nicht zulassen, dass du die Tussi heiratest. Das glaube ich jetzt wirklich nicht. Hör zu, Alter. Du liebst dieses Mädchen nicht. Ich sag's dir, ich habe geliebt. Das ist anders, ein anderes Gefühl. Liebe ist wie... Da entsteht einfach eine besondere Art von Verbindung. Gefühle stürzen auf dich ein, die der absolute Hammer sind. Du hast das Gefühl, du hast das Gefühl, dass sie dich umarmen. Das spürst du tief im Magen, in deinem Kopf. Du spürst es bis in deinen Sack. Extra und